Kapitel 2. Wo sie nur bleibt. Jan geht auf und ab. Er sieht immer wieder auf seine Uhr. Schon 2:30 vorbei und Maja ist immer noch nicht da. Sie ist doch sonst immer pünktlich. Vielleicht habe ich sie ja verpasst. Er geht um die Glaskuppel herum. Keine Maja. Er schaut ins Restaurant. Da ist sie auch nicht. Es wird immer später und Maja kommt nicht. Jan wird immer unruhiger. Erst jetzt denkt er an sein Handy. Dass ich das immer vergesse. Er holt es aus seiner Jackentasche. Kein Anruf, keine SMS, nichts, gar nichts. Was ist denn da los? Er denkt an die letzten Tage zurück. Maja war nicht wie sonst. Sie war so nervös. Ein Privatdetektiv, Kokoschka heißt er, ruft seit Tagen immer wieder an. Ein reicher Mann sucht Maja. Es geht um eine Erbschaft, sagt dieser Privatdetektiv. Er will sich mit ihr treffen. Das ist alles schon sehr merkwürdig. Jan geht weiter auf und ab. Treffen, mein Gott, Maja ist doch nicht. Dieser Typ hat Maja doch nicht. Ganz nervös läuft Jan zum Aufzug und steht nur wenige Minuten später unten vor dem Reichstag. Viele Menschen warten in langen Schlangen vor dem Eingang. Ist Maja vielleicht? Nein, leider nicht. Vielleicht noch in der S-Bahn. Er geht von der Scheidemannstraße in die Ebertstraße, läuft dann gleich links durch das Brandenburger Tor. Vor ihm liegt die Prachtstraße unter den Linden. Die Bäume sind jetzt zu dieser Jahreszeit wunderbar bunt, aber Jan interessiert das nicht. Er rennt am Adlon vorbei, weiter bis zur Ecke Wilhelmstraße. Er steht gerade an der Treppe zum S-Bahnhof unter den Linden, da klingelt sein Handy. Ja? Bist du's, Maja? Maja, ich verstehe dich so schlecht. Maja? Maja, wo bist du? Kannst du mich hören? Maja? Aber er hört nur komische Geräusche und weit entfernt, ganz leise: Jan, ich bin Maja, sag doch was. Wo bist du? Was ist los? Jan wird immer lauter. Maja, was kann ich? Was soll ich? Aber es rauscht nur noch. Dann ist die Verbindung weg. Er schaut auf sein Display. Das war Majas Handynummer. Sie war also auf dem Weg. Seine Hände zittern. Er wählt Majas Nummer. Nichts. Keine Verbindung. Da stimmt was nicht. Jan ist sich jetzt absolut sicher.